Abschnitt 9 aus Oliver Twist, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 20. Kapitel, in welchem Oliver Sykes überliefert wird. Als Oliver am folgenden Morgen erwachte, war er nicht wenig verwundert, ein paar neue Schuhe mit starken, dicken Sohlen an der Stelle seiner alten, sehr beschädigten zu erblicken. Anfangs freute er sich der Entdeckung, weil er sie als eine Vorläuferin seiner Befreiung ansah, allein er gab bald alle Gedanken dieser Art auf, als er sich zum Frühstück allein mit dem Juden setzte, der ihm, und zwar auf eine Weise sagte, die ihn mit Unruhe erfüllte, dass er am Abend zu Bill Sykes gebracht werden solle. »Soll ich denn dort bleiben?« fragte Oliver angstvoll. »Nein, nein, Kind, du sollst nicht dort bleiben,« antwortete der Jude. »Wir würden dich gar nicht gern missen. Sei ohne Furcht, Oliver. Du sollst wieder zurückkehren zu uns. Wir werden nicht sein, so grausam dich vorzuschicken, mein Kind. Nein, beileibe nicht.« Der alte Mann, der sich über das Feuer gebückt hatte und eine Brotschnitte röstete, sah sich bei dieser Verspottung um und kicherte, wie um zu zeigen, er wisse es, dass Oliver gern entfliehen würde, wenn er könnte. »Ich glaube, Oliver«, fuhr er, die Blicke auf ihn heftend fort, »du möchtest wissen, weshalb du sollst zu Bill, nicht wahr, mein Kind?« Oliver verfärbte sich unwillkürlich, denn er gewahrte, dass der Jude in seinem Innern gelesen erwiderte, indes dreist, dass er es allerdings zu wissen wünsche. »Nun, was meinst du wohl, weshalb?« fragte Fagin der Antwort ausweichend. »Ich kann es nicht erraten, Sir«, erwiderte Oliver. »Pah! So warte, bis Bill dir's sagt«, versetzte Fagin, sich missvergnügt abwendend, denn er hatte in Olivers Miene wieder verhoffen nichts entdeckt, nicht einmal Neugierde. Die Wahrheit ist indessen, dass der Knabe allerdings sehr lebhaft zu wissen wünschte, zu welchem Zwecke er Sykes überliefert werden sollte, aber durch Fagins Forschblicke und sein eigenes Nachsinnen zu sehr außer Fassung geraten war, um für den Augenblick noch weiter zu fragen. Später fand sich keine gelegene Zeit dazu, denn der Jude blieb bis gegen Abend, wo er sich zum Ausgehen anschickte, sehr mürrisch und schweigsam. »Du kannst brennen ein Licht«, sagte er und stellte eins auf den Tisch, »und da ist ein Buch, worin du kannst lesen, bis sie kommen, dich abzuholen. Gute Nacht.« »Gute Nacht, Sir«, erwiderte Oliver schüchtern. Der Jude ging nach der Tür, sah über die Schulter nach dem Knaben, stand plötzlich still und rief ihn beim Namen. Oliver blickte auf, der Jude wies nach dem Lichte hin und bedeutete ihn, es anzuzünden. Oliver tat, wie ihm geheißen wurde, und sah das Fagin mit gerunzelter Stirn aus dem dunkleren Teile des Gemachs forschend die Augen auf ihn heftete. »Hüte dich, Oliver, hüte dich«, sagte der Alte, warnend die rechte Hand emporhebend. »Er ist ein schrecklicher Mann und achtet kein Blut, wenn seins ist heiß. Was sich auch zuträgt, sprich kein Wort und tu, was er dir sagt. Nimm dich in Acht, wohl in Acht.« Er hatte die letzten Worte mit scharfer Betonung gesprochen, sein finsterer, drohender Blick verwandelte sich in ein gräuliches Lächeln, er nickte und ging. Oliver legte den Kopf auf die Hand, als er allein war, und sann mit pochendem Herzen den eben vernommenen Worten nach. Je länger er über die Warnung des Juden nachdachte, in eine desto größere Ungewissheit geriet er über ihren Sinn und Zweck. Er konnte sich nichts Böses oder Unrechtes bei seiner Sendung zu Sykes denken, das nicht ebenso gut geschehen oder erreicht werden konnte, wenn er bei Fagin blieb. Nach langem Nachsinnen kam er zu dem Schlusse, dass er ausersehen sein möchte, Sykes als Aufwärter zu dienen, bis man einen besser dazu geeigneten Knaben gefunden hätte. Er war zu sehr an Leiden und Dulden gewöhnt und hatte zu viel gelitten in dem Hause, in welchem er sich befand, als dass ihn die Aussicht auf eine Veränderung des Schauplatzes seiner Widerwärtigkeiten sehr hätte betrüben können. Er blieb noch eine Weile in Gedanken verloren, schneuzte seufzend das Licht und fing an, in dem Buche zu lesen, das ihm der Jude zurückgelassen. Er hatte anfangs nur geblättert, allein eine Stelle erregte seine Aufmerksamkeit im höchsten Grade und bald las er umso eifriger. Das Buch enthielt Erzählungen von berüchtigten Verbrechern aller Art und trug auf jeder Seite die Spur eines sehr häufigen Gebrauchs. Es überlief ihn kalt und schaudernd, das Blut stockte ihm in den Adern, die Blätter des Buchs schienen ihm rot zu werden von Blutflecken, das Zimmer mit schrecklichen Menschen sich zu füllen, ihre fürchterlichen Worte in seinen Ohren zu tönen. Er warf endlich das Buch von Furcht, Schrecken und Abscheu überwältigt zur Seite, fiel auf die Knie nieder und flehete den Himmel an, ihn vor solchen Untaten zu bewahren und ihn lieber sogleich sterben, als so fürchterliche Verbrechen begehen zu lassen. Er wurde allmählich ruhiger und flehete mit leiser, gebrochener Stimme um Errettung aus den Gefahren, in welchen er sich befand, und wenn einem armen, verstoßenen Knaben, der nie Elternliebe und Schutz gekannt, Beistand und Hilfe aufgehoben wäre, dass sie ihm jetzt zuteil werden möchten, wo er allein und verlassen von Schuld und Ruchlosigkeit umringt war. Er lag noch, das Gesicht mit den Händen bedeckend, auf den Knien, als ein Geräusch ihn aufschreckte. Er sah sich um, erblickte eine Gestalt an der Tür und rief: »Wer ist da?« »Ich bin es«, erwiderte eine bebende Stimme. Er hob das Licht empor und erkannte Nancy. »Stell das Licht wieder auf den Tisch«, sagte sie, das Gesicht abwendend. »Die Augen tun mir weh davon.« Oliver sah, dass sie sehr blass war, und fragte sie mitleidig, ob sie krank wäre. Sie warf sich auf einen Stuhl, so dass sie ihm den Rücken zudrehte, und rang die Hände, antwortete aber nicht. »Gott verzeih mir die Sünde«, rief sie nach einiger Zeit aus. »Es ist meine Absicht nicht gewesen. Ich habe nicht von fern daran gedacht.« »Ist ein Unglück vorgefallen?«, fragte Oliver. »Kann ich dir helfen? Wenn ich es kann, so will ich's auch gern, gern.« Sie wiegte sich unter fortwährendem heftigen Händeringen hin und her, fasste sich an die Kehle, als wenn sie sich hätte dämpfen wollen, und keuchte atemlos. »Nancy«, rief Oliver bestürzt, »was ist denn?« Sie brach in ein lautes, krampfhaftes Gelächter aus und hüllte sich darauf schaudernd dicht in ihren Schal. Oliver schürte das Feuer an, sie setzte sich an den Kamin, schwieg noch eine Zeit lang, hob endlich den Kopf empor und blickte umher. »Ich weiß nicht, wie mir bisweilen wird«, sagte sie und stellte sich, als wenn sie eifrig beschäftigt wäre, ihr Haar wieder zu ordnen. »Ich glaube, jetzt kommt's von der dumpfen Luft hier im Zimmer. Bist du bereit, mit mir zu gehen, Nolly?« »Soll ich mit dir fortgehen, Nancy?« fragte Oliver. »Ja, ich komme von Bill Sykes«, erwiderte sie. »Du sollst mit mir gehen.« »Wozu denn?« fragte Oliver zurückschreckend. »Wozu?« wiederholte sie, schlug die Augen auf und wendete das Gesicht ab, sobald sie Olivers Blicken begegneten. »Oh, zu nichts Bösem.« »Es ist nicht an dem«, sagte er, »er hatte sie genau beobachtet.« »So ist's gelogen, und glaub, was du willst«, erwiderte sie und zwang sich zu lachen. »Zu nichts Gutem also.« Oliver entging es nicht, dass er einige Gewalt über Nancys bessere Gefühle hatte, und wollte sich schon an ihr Mitleid mit seiner hilflosen Lage wenden, allein es fiel ihm bei, dass es kaum 11 Uhr wäre, dass noch viele Leute auf der Straße sein müssten und dass ihm ja wohl der eine oder andere Glauben schenken würde, wenn er Beistand anspräche. Er trat vor, als ihm dieser Gedanke durch den Sinn flog, und erklärte etwas hastig und verwirrt, dass er bereit sei. Nancy hatte ihn indes scharf im Auge behalten, erraten, was in seinem Innern vorging, und ihr bedeutsamer Blick ließ ihn gewahren, dass sie ihn durchschaut. »Psst«, sagte sie, beugte sich herunter zu ihm, blickte vorsichtig umher und wies nach der Tür. »Du kannst dir nicht helfen. Ich habe mir deinetwegen alle mögliche Mühe gegeben, aber vergeblich. Du bist umstellt und wirst scharf bewacht, und kannst du jemals loskommen, so ist es jetzt noch nicht Zeit.« Sie war offenbar erregt. Olli war davon betroffen und blickte ihr sehr verwundert in das Gesicht. Sie schien die Wahrheit zu reden, war blass und zitterte heftig. »Ich habe dich schon einmal vor übler Behandlung geschützt, will es auch künftig tun und tue es jetzt«, fuhr sie fort. »Denn wenn ich dich nicht holte, würden dich andere zu Sykes bringen, die viel unglimpflicher mit dir umgehen möchten. Ich habe mich dafür verbürgt, dass du ruhig und still sein würdest, und bist du es nicht, so wirst du nur dir selbst und obendrein mir schaden, vielleicht an meinem Tode schuld sein. Sieh hier, dies alles habe ich für dich schon ertragen, so wahr Gott sieh, dass ich's dir zeige.« Sie wies ihm mehrere braun und blaue Streifen und Flecke an ihrer Schulter und den Armen und sprach rasch weiter, »Denk daran und mach nicht, dass ich eben jetzt noch mehr um deinetwillen leiden muss. Wenn ich dir helfen könnte, würde ich's gern tun. Ich habe aber die Macht nicht. Sie wollen dir kein Leides zufügen, und was sie dich zwingen zu tun, ist nicht deine Schuld.« »Psst, jedes Wort, das du sprichst, ist so viel als ein Schlag für mich. Gib mir die Hand, geschwind deine Hand.« Oliver reichte ihr mechanisch die rechte, sie blies das Licht aus und zog ihn nach. Die Haustür wurde rasch und leise von jemand geöffnet und ebenso schnell hinter ihnen wieder verschlossen. Vor dem Hause stand ein Mietcabriolet, sie schob ihn hinein und ließ die Fenster herunter. Der Kutscher bedurfte keiner Weisung, sondern fuhr augenblicklich im raschesten Trabe davon. Nancy hielt fortwährend Olivers Hand fest und flüsterte ihm Trost, Warnungen und Versprechungen in das Ohr, und alles war so überraschend gewesen, dass er noch gar nicht zum Besinnen gekommen war, als der Wagen schon vor dem Hause hielt, in welchem der Jude am vergangenen Abend Sykes aufgesucht hatte. Einen einzigen kurzen Augenblick schaute Oliver umher, und ein Hilfsschrei schwebte ihm auf den Lippen. Allein die Straße war öde und menschenleer. Nancys bittende Stimme tönte in seinem Ohr, und während er noch unentschlossen war, befand er sich schon im Hause und hörte dasselbe sorgfältig verriegeln. Sykes trat mit einem Lichte oben an die Treppe und begrüßte das Mädchen ungewöhnlich heiter und milde. »Bullseye ist mit Tom nach Hause gegangen«, sagte er, »er würde im Wege gewesen sein.« »Das ist schön«, erwiderte Nancy. »Du hast ihn also«, bemerkte Sykes, als sie in das Zimmer eintraten. »Ja, hier ist er.« »Ging er ruhig mit, wie ein Lamm.« »Freue mich, es zu hören«, sagte Sykes Oliver finster anblickend um seines jungen Leichnams willen. »Komm hier, Bursche, dass ich dir nur gleich eine gute Lehre gebe, je eher, desto besser.« Er setzte sich an den Tisch, und Oliver musste sich ihm gegenüber hinstellen. »Weißt du, was dies ist?« fragte er, eine Taschenpistole zur Hand nehmend. Oliver bejahte. »Dann schau hier, dies ist Pulver, dies eine Kugel und das ein Pfropfen.« Sykes ladete die Pistole mit großer Sorgfalt und sagte, als er fertig war, »Nun ist sie geladen.« »Ja, Sir, ich sehe es«, erwiderte Oliver bebend. Sykes fasste die Hand des Knaben mit festem Griffe und setzte ihm den Pistolenlauf an die Schläfe. Oliver konnte einen Angstschrei nicht unterdrücken. »Nun merk wohl, Bursch«, sagte Sykes, »sprichst du ein einziges Wort, wenn du mit mir außer Hause bist, ausgenommen, um zu antworten, wenn ich dich frage. So hast du ohne weiteres die ganze Ladung im Hirnkasten. Also, wenn du gesonnen sein solltest, ohne Erlaubnis zu sprechen, so sag erst dein letztes Gebet her. Soviel ich weiß, wird niemand besondere Nachforschung deinethalben anstellen, wenn dir das gar rausgemacht ist. Es ist also bloß zu deinem Besten, wenn ich mir so viel Mühe gebe, dir Licht aufzustecken. Hast's gehört? Jetzt nahm Nancy das Wort und sagte sehr nachdrücklich und Oliver etwas finster anblickend, wie um ihn aufzufordern, ihr so aufmerksam als möglich zuzuhören. »Das Lange und Kurze von dem, was du sagen willst, ist dies, Bill. Wenn er dich stört bei dem, was du vorhast, so wirst du ihn, damit er nichts ausschwatzen kann, durch den Kopf schießen und die Gefahr auf dich nehmen, dafür zu baumeln, wie du diese Gefahr wegen sehr vieler anderer Dinge auf dich nimmst, die du im Geschäft jede Woche deines Lebens tust.« »Ganz recht«, bemerkte Sykes wohlgefällig. »Die Weibchen verstehen sich darauf, alles mit den wenigsten Worten zu sagen, ausgenommen, wenn sie zanken und schimpfen, wo sie's desto länger machen und die Worte nicht sparen. Jetzt so aber, nun ihr Bescheid weiß, schaff was zum Abendessen und dann wollen wir noch ein bissel dormen, ehe wir losgehen.« Sykes aß und trank tüchtig und warf sich auf das Bett, nachdem er Nancy geboten, ihn Punkt 5 Uhr zu wecken und Oliver sich auf die Matratze neben seinem Bette zu legen. Nancy schürte das Feuer und setzte sich an den Kamin, um die bestimmte Zeit nicht zu verfehlen. Oliver wachte noch lange und meinte, dass Nancy ihm vielleicht noch ein paar Worte zuflüstern würde, allein sie regte sich nicht und er schlief endlich ein. Als er erwachte, stand Teegeschirr auf dem Tische. Sykes steckte verschiedene Sachen in die Taschen seines über einer Stuhllehne hängenden Oberrocks und Nancy war beschäftigt, das Frühstück zu bereiten. Der Tag war noch nicht angebrochen und das Licht brannte noch. Der Regen schlug gegen die Fenster und der Himmel sah schwarz und wolkig aus. Sykes trieb Oliver zur Eile an, der hastig sein Frühstück einnahm, worauf ihm Nancy ein Halstuch umband. Sykes drückte ihm eine große Kappe auf den Kopf, fasste ihn bei der Hand, zeigte ihm die Kolbe der Pistole und ging mit ihm fort. Oliver drehte sich an der Tür um, in der Hoffnung, einen Blick von Nancy zu erhalten, die sich jedoch schon wieder an den Kamin gesetzt hatte und regungslos in das Feuer schaute. 21. Kapitel. Der Einbruch. Die Häuser und Fensterläden waren noch verschlossen und niemand ließ sich auf den öden, schmutzigen Straßen blicken. Der Tag brach erst an, als sie sich Bethnal Green näherten. Dann und wann fuhr ein Marktwagen langsam daher oder rollte eine Postkutsche vorüber. In Shoreditch und Smithfield war lautes Getümmel und Gedränge. Es war ein Markttag. Oliver war vor Erstaunen außer sich. Er meinte, ganz London wäre zu etwas ganz Besonderem in Bewegung. Welch eine Geschäftigkeit, welch ein Gewühl, Rufen, Lärmen, Zanken und Streiten. Jeden Augenblick neue Gegenstände, neue Gesichter und Menschenknäuel. Sykes zog seinen kleinen Begleiter rastlos fort, beachtete kaum, was Oliver die Sinne verwirrte, nickte nur dann und wann einem begegnenden Bekannten einen flüchtigen Gruß zu und lenkte nach Holborn ein. Er trieb zur Eile an, Oliver vermochte fast atemlos kaum Schritt mit ihm zu halten und wurde so rasch fortgerissen, dass es ihm fast war, als wenn er über die Erde dahinschwebte. Auf der Straße nach Kensington hielt Sykes einen leeren Karren an und forderte den Eigentümer auf, ihn selbst und seinen Knaben bis Isleworth mitzunehmen. Er war mit dem Kellner bald einig und hob Oliver in den Karren, wobei er nicht vergaß, bedeutsam auf seine Rocktasche zu schlagen. Nachdem sie durch Kensington, Hammersmith, Chiswick, Kew Bridge und Brentford gefahren waren, ließ Sykes halten, stieg mit Oliver aus und zog ihn wieder in einer anderen Richtung rasch mit sich fort, durch Twickenham nach Hampton. Es war Mittag geworden. Sykes lenkte in eine enge Gasse und trat bald in ein elendes Haus ein, wo er offenbar bekannt war. Er wurde indes oder schien wenig beachtet zu werden, und um Oliver kümmerte sich niemand. Nachdem sie zu Mittag gegessen hatten, zündete Sykes seine Pfeife an. Oliver schlief ein und er erwachte erst wieder, als es dunkel geworden war. Sykes hatte abermals mit einem Kerner Bekanntschaft gemacht, der nach Shepperton wollte und ziemlich trunken zu sein schien. Sykes hob Oliver in den Karren, drückte ihn in eine Ecke, schärfte ihm das vollkommenste Stillschweigen ein und sie fuhren ab. Der Abend war regnicht, nass und kalt. Oliver schauderte vor Kälte und Furcht und Entsetzen. Es musste sich bald zeigen, welches Schicksal ihm bevorstand, und ein freundliches konnte es nicht sein. Als sie an der Kirche in Sunbury vorüberfuhren, schlug es 7 Uhr. Sie mochten noch 2 oder 3 Meilen gefahren sein, als Sykes abstieg und Oliver bei der Hand fassend weiterging. Er kehrte, was der müde Knabe erwartet hatte, in Shepperton nicht ein, sondern ging durch den Schlamm, die Finsternis und düstere Gassen und über öde, offene Plätze weiter, bis sich die Lichter einer Stadt in geringer Entfernung zeigten. Sie gelangten an eine Brücke und Sykes lenkte einen Uferweg ein. Oliver erschrak heftig. Er glaubte, dass Sykes ihn an diesem einsamen Ort gebracht hätte, um ihn zu ermorden. Er wollte sich schon niederwerfen, um verzweifelt für sein junges Leben zu kämpfen, als sie vor einem einzelnen verfallenen Hause standen. Licht war darin nicht sichtbar, es schien unbewohnt zu sein. Sykes trat leise an die Tür, legte die Hand auf den Griff und beide standen auf der dunklen Hausflur. »Wer da?« rief eine laute, heisere Stimme. »Mach keinen solchen Hamore«, sagte Sykes, während er die Tür verriegelte. »Schändel, Tobi.« Anmerkungen des Übersetzers. Hamore bedeutet Lärmen, Schändel bedeutet Licht. »Aha, mein guter Schawab«, erwiderte dieselbe Stimme. »Schändel, Barney, Schändel, für den Herrn nein. Barney, wach aber erst auf, wenn es dir recht ist.« Man hörte, dass irgendetwas Gewichtiges nach jemand geworfen wurde und sodann auf die Erde fiel. »Hörst nicht«, rief dieselbe Stimme, »da steht Bill Sykes draußen im Dunkeln und du dormst, als wenn du einen Schlaftrunk gesoffen hättest und nichts Stärkeres. Wirst du jetzt munter oder soll ich dich mit dem eisernen Leuchter wecken?« Endlich schlürfte der Kellner im Hotel von Saffron Hill mit Licht heran und begrüßte Sykes mit wirklicher oder erkünstelter Freude. Sykes stieß Oliver voran in ein niedriges, düsteres Gemach mit einigen gebrechlichen Stühlen, einem Tische und einem sehr schlechten Bette, auf welchem ein Mann ausgestreckt und aus einer langen Tonpfeife rauchend lag. Er trug einen dunkelbraunen Rock mit großen Metallknöpfen, ein orangefarbenes Halstuch, eine buntfarbige Weste und hellbraune Beinkleider. Mr. Crackett, denn er war es, hatte dünnes, rötliches, in Locken gedrehtes Haar, durch das er von Zeit zu Zeit mit schmutzigen, beringten Fingern hindurchfuhr. Er war etwas über Mittelgröße und seine Beine schienen ziemlich dünn zu sein, wodurch indes keineswegs die Bewunderung und Zufriedenheit vermindert wurde, womit er oft genug seine hohen Stiefeln beäugelte. »Bill, geliebter Freund«, rief er Sykes entgegen, »ich freue mich, dich zu sehen. Fürchtete fast schon, dass du's aufgegeben hättest, in welchem Fall ich's auf meine eigene Faust unternommen haben würde. Was der Teufel«, setzte er, als er Oliver erblickte, erstaunt hinzu, richtete sich zum Sitzen empor und fragte, wer der Knabe wäre. »Uns ist eben der Knabe«, erwiderte Sykes und setzte sich an den Kamin. »Einer von Faggen seinen«, bemerkte Barney greinend. »Von Faggen, so«, rief Tobi nach Oliver hinblickend aus, »was für ein prachtvoller Junge er werden wird für die Taschen der alten Damen in Kirchen und Kapellen. Sein Bonum ist so gut als ein Kapital für ihn.« Anmerkung des Übersetzers, Bonum bedeutet Mund oder Gesicht. »So schweigt doch still, es ist schon mehr als so viel Schwätzens davon«, unterbrach ihn Sykes ungeduldig und flüsterte ihm etwas in das Ohr. Toby Crackett lachte ausgelassen und starrte Oliver lange verwundert an. »Gebt uns jetzt zu essen und zu trinken, es wird uns Courage machen, mir wenigstens«, sagte Sykes. »Setz dich ans Feuer, Bursch, und ruh dich. Du gehst noch mit uns aus heute Nacht, wenn auch eben nicht weit.« Oliver sah ihn in stummer und furchtsamer Verwunderung an, setzte sich an das Feuer und stützte, kaum wissend, was um ihn her und mit ihm vorging, den schmerzenden Kopf auf die Hände. Der jüdische Jüngling trug Speisen und Getränk auf, und Toby und Sykes tranken auf ein glückliches Schränken. Toby füllte ein Glas, reichte es Oliver und forderte ihn auf, es auszutrinken. Der Knabe versicherte, nicht trinken zu können und bat mit jammervollen Mienen, ihn damit zu verschonen. Toby ließ sich jedoch nicht abweisen. »Herunter damit«, rief er, »meinst du, ich wüsste nicht, was dir gut ist? Bill, sag's ihm, dass er trinkt.« »Soll ich dich lehren, ungehorsam zu sein?« sagte Sykes, die Hand in die Tasche steckend. »Gott verdamm mich, wenn mir der Bube nicht mehr Beschwer macht als ein ganz Dutzend Baldoberers. Trink aus, Galgenstrick, oder?« Oliver gehorchte voll Schrecken und geriet sogleich in ein heftiges Husten, worüber Toby und Barney herzlich lachten und sogar der grämliche Sykes lachen musste. Oliver konnte nicht essen und sie zwangen ihn, nur ein paar Bissen Brot zu sich zu nehmen, ehe sie vom Tisch aufstanden und sich zu einem kurzen Schlafe niederlegten. Er blieb Barney gegenüber auf seinem Stuhle am Feuer sitzen. Nach einiger Zeit sank er in einen dumpfen Schlummer, der von schweren, ängstlichen Träumen beunruhigt wurde, bis Toby aufsprang und ihn und Sykes weckte. Die beiden Schränker zogen sogleich ihre Oberröcke an und verhüllten sich mit Tüchern bis über den Mund. Barney füllte eiligst ihre Taschen mit mehreren Sachen an, die er aus einem Schranke holte. »Barney, meine Luppertz«, sagte Toby Crackett. Anmerkung des Übersetzers, Luppertz bedeutet Pistolen. »Da sind sie, ihr habt sie selbst geladen.« »Na ja, die Würmer«, Anmerkung des Übersetzers, Würmer bedeutet Bohrer. »Die hab ich«, fiel Sykes ein. »Ramones, Drehmassel, Hähneches, nichts vergessen?« fragte Toby ein kleines Brecheisen einsteckend. Anmerkung des Übersetzers, Chramones sind Diebsschlüssel, Hähnenches ist eine Lampe. »Alles da«, antwortete Sykes, »Barney, die grandige Makel.« Barney reichte ihm und Toby große Knotenstöcke und band Oliver die Kappe unter dem Kinne fest. Der Knabe war vollkommen betäubt. Sykes fasste ihn bei der rechten, Toby bei der linken Hand und sie zogen ihn hinaus und fort, ohne dass er wusste, wie ihm geschah. Die Nacht war rabenschwarz und der Nebel so dicht, dass nach wenigen Augenblicken große Tropfen an Olivers Augenbrauen hingen. Sie eilten in tiefstem Schweigen über die Brücke und durch den nächstgelegenen Ort und erreichten um 2 Uhr ein einzeln stehendes, von einer Mauer umgebenes Haus, die Toby Crackett sogleich erklimmte. Sykes hob Oliver empor und nach wenigen Augenblicken waren alle drei hinüber. Sykes und Toby schlichen nach dem Hause und zogen den Knaben mit sich fort, dem die Sinne fast entschwanden, denn jetzt zum ersten Male tauchte der Gedanke in ihm auf, dass Sykes auf Raub, wo nicht auf Mord ausginge, und ihn als Werkzeug dabei zu gebrauchen denke. Er schlug die Hände zusammen und seinen Lippen entfloh ein unwillkürlicher Schrei des Entsetzens. Ihm schwindelte. Kalter Schweiß stand auf seiner Stirn, er wankte und fiel auf die Knie nieder. »Steh auf«, flüsterte Sykes und zog bebend vor Wut die Pistole aus der Tasche. Steh auf, oder ich schieße dir den Brägen aus dem Kopf heraus. Um Gottes Willen, lasst mich gehen, rief Oliver, lasst mich fortlaufen und hinter dem Zaune sterben. Ich will nie wieder nach London kommen, nie, nie. Habt Barmherzigkeit mit mir und zwingt mich nicht zu stehlen. Um der Liebe der Engel willen, die im Himmel wohnen, habt Erbarmen mit mir. Sykes stieß einen fürchterlichen Fluch aus und spannte den Hahn. Toby schob indes seine Hand zur Seite, hielt Oliver den Mund zu und zog ihn fort nach dem Hause. »Psst«, flüsterte er, »das ist hier nichts. Ist's nichts anders und soll's sein. So sprich ein Wort und ich schlag ihn auf den Kopf, was ebenso gut ist und kein Geräusch macht. Hierher, Bill, brich den Fensterladen auf. Ich stehe dafür, er ist jetzt courageux geworden.« »Ich hab's gesehen, das Ältere als er in einer kalten Nacht das Kanonenfieber auf eine Minute oder sowas gehabt haben.« Sykes murmelte Verwünschungen gegen Fagin, ihn Oliver zu einem solchen Unternehmen geschickt zu haben, setzte das Brecheisen an und nach kurzer Zeit war der Fensterladen geöffnet. Das kleine Gitterfenster war 5 bis 6 Fuß über der Erde im Hinterhause und öffnete in ein kleines, zum Waschen oder Brauen bestimmtes Gemach am unteren Ende der Hausflur. Das Gitter war gleichfalls bald durchbrochen. »Jetzt hör und merk, du kleiner Teufelsbraten«, flüsterte Sykes, zog eine Blendlaterne aus der Tasche und hielt sie Oliver gerade vor das Gesicht. »Ich stecke dich durch dies Fenster hier. Nimm diese Laterne, geh leise die Tritte gerade vor dir hinauf über die Flur nach der Haustür, mach sie auf und lass uns ein.« »Ist die Waschhaustür offen, Toby?« Toby antwortete, nachdem er hineingesehen hatte. »Sie steht weit offen und sie lassen sie immer offen, dass der Hund, der hier sein Lager hat, im Hause rumspazieren kann.« »Haha, wie hübsch ihn Barney gestern Abend weggelockt hat!« So leise Crackett gesprochen und gekichert hatte, Sykes gebot ihm, still zu schweigen und an das Werk zu gehen. Er setzte die Laterne auf die Erde, stellte sich unter dem Fenster, die Hände auf die Knie gestützt, mit dem Kopfe gegen die Wand. Sykes stieg ihm auf den Rücken und hob Oliver durch das Fenster in das Haus hinein. »Nimm die Leuchte«, flüsterte er ihm zu. »Siehst du die Tritte da vor dir?« Oliver keuchte, mehr tot als lebendig, ein mattes »Ja«. Sykes wies mit der Pistole nach der Haustür hin und erinnerte ihn, dass er ihn bis zur Haustür fortwährend in Schussweite hätte und ihn niederschießen würde, wenn er sich verweilte oder auch nur einen Schritt zur Seite ginge. »Es ist in einer Minute geschehen«, flüsterte er Oliver zu. »Sobald ich dich loslasse, tu, was dir geheißen ist. Psst!« »Was ist denn?«, fragte Toby. Sie horchten. »Nichts«, sagte Sykes und ließ Oliver los. »Jetzt so vorwärts.« Der Knabe hatte sich unterdessen wieder einigermaßen gesammelt und den raschen und festen Entschluss gefasst, wenn es auch sein Tod wäre, den Versuch zu machen, auf der Hausflur zur Seite zu springen und Lärmen zu machen. Voll von diesem Gedanken ging er bebend vorwärts. »Komm zurück«, schrie Sykes plötzlich laut. »Zurück, zurück!« Erschreckt durch die plötzliche Unterbrechung der Totenstille und ein lautes Geschrei, ließ Oliver die Laterne fallen und stand still, ohne zu wissen, ob er vorwärts gehen oder entfliehen sollte. Das Geschrei wiederholte sich, es zeigte sich Licht. Es war ihm, als sähe er bestürzte, halb angekleidete Männer an der Tür. Es schwamm ihm vor den Augen, ein Gewehr blitzte auf, ein Donner traf sein Ohr, er taumelte zurück. Sykes fasste ihn sogleich beim Kragen, feuerte nach den zurückweichenden Männern und zog ihn durch das Fenster. »Drück den Arm dichter an den Leib«, flüsterte er, während er ihn durchzog. »Toby, ein Tuch! Sie haben ihn getroffen! Geschwind! Hell und Teufel, wie der Bursch blutet!« Oliver war sich dunkel bewusst, dass der Lärmen im Hause immer mehr zunahm und dass er rasch fortgetragen wurde. Das Geräusch verlor sich in der Ferne, Die Sinne entschwanden ihm gänzlich. Es war ihm, als wenn eine kalte Hand sein Herz umfasste. Es schlug und er sah und hörte nicht mehr. Ende von Abschnitt 9. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 4. August 2024.